Ausgemacht und angemacht. Na gut, dann stecke ich es rein. Irgendeine Ausgang. So, seid ihr alle da. Eingeschlafen? Da? Krokodil ist auch schon da. So, nur ein paar Kasch fehlt. Der ist gestürzt. Der ist gestürzt. Gestern Abend. Der ist gestürzt. Auf Toilette gestürzt. In die Schüssel rein. Ihr stürzt, kaum spricht man davon. Warum kommt die Medizin ins Fallen? Gestürzt. Die Neugier der Franzosen. Kommt man nicht gegen an. Na gut, noch, also Prakas, also wenn morgen, gucken wir mal, wer morgen gestürzt ist, welches ich. Bei ihr sind es auch alle weggestürzt. Toilette gegangen, kurz losgelassen und dann gespült. Mal gucken, wann sie wieder auftauchen. So, ein Wein nach dem anderen, damit ich es wegnehme und dann. Da rufen sie schon. Da sind sie schon wieder an. Na gut, so, wer fängt an? Hier ist schon, Omesh. Mann. Wir haben schon die Sicherung gefunden. Sicherung. So, Ramana wieder? Ne? Nachher. Hm? Nachher. Nachher? Ja. Nicht gleich. Ramana muss warten. Ramana ist nur in der Küche und kocht. Genau. Versorgt noch sein. Gemüse. Schneidet Gemüse. Das ist mühselig. Da meinst du, wenn man sich müht, ist man selig. Mühselig. Im Schweiße deines Angesichts. Mühe dich, dann bist du selig. Zumindest zu müde, um dich über was aufzuregen. Da ist schon was dran, ne? Mhm. Arbeit macht zwar nicht frei, aber müde. Ja. Aber wieder was gelernt, oder? Rätselig. Rätselig. Ja, in Deutschland ist alles selig. Rätselig, mühselig, trübselig, sinnig. Jetzt ruft schon wieder wer an bei Poreris. Das ist auch, ihr beiden werdet die Anrufenden. In Koh Samui hört auch immer, es klingelt alle 2 Minuten. Und bei Maria klingelt es hier alle 2 Minuten. So viel Arbeiter, die Pflanzen. Und das ist der gleiche Sound, darum denke ich, wer war das jetzt? Die sind weltweit, haben sie sind dann, überall haben den Ding, ne? Irgendwo, du sitzt im Café und schon, und dann jeder. Alle sind so vom Rockford auf den gegangen. Diesen den Originalklingler auf. Na gut. Und weiß mal gar kein Handy mehr. So. Ja, Mühenkrieger. Jetzt weiß man, warum ich jetzt dieses Jahr dann doch den Mühlenkrieger alleine lasse. Damit sie sich erholen können mal ein paar Jahre, wenn wir Fragen haben. Christa, leg dich nieder. Warum? Keine Ahnung. Jetzt habe ich Angst, dass du eine Frage hast. Du warst auf der Liste. Ja. Du hast gestern zur Frau Kasch gesagt, dass die Gnade in dem Meer ist und dass der Krug so lange zum Boden geht. Habe ich gesagt. Ja. Ich habe Kleist. Das war mein erstes Theaterstück, was ich sehen musste mit 11 Jahren. Ja. Das hat mich total. Der Pferdefuß, den kriege ich nie wieder los. Das heißt ja, dass es doch was gibt. Wenn die Gnade, es gibt alles Mögliche. Wenn der vorne zu müde wird, dann wird er automatisch hinten reingezogen. Und wenn er sich nicht mehr wehren kann, dann ist er halt gebrochen. Ja, und dann bleibt wie jede Nacht passiert es dir doch, wenn du einschläfst. Ja, aber es kann ja sein, er bleibt dann für immer. Nö. Nee. Das wäre was. Ich sag mir nur, die eine Kamera da vorne ist zu müde, um weiter aufzunehmen. Ja, dann, wenn die dann zu müde ist, keine Energie mehr hat, dann schaltet einfach das Licht hinten, also da drin aus, das ist wie abends bei jedem, der einschläft. Das heißt, so die anderen Kameras laufen noch weiter. Mhm. Nur die eine Kamera ist zu müde, damit, was soll man, das Gottesauge schaut nicht mehr durch die Kamera, sondern die Kamera schaltet weg. Eine andere schaltet. Die anderen, und 10 schalten sich wieder ein. Sind gerade aufgewacht. 10 schlafen ein und meistens wachen mehr auf als einschlafen im Moment. Aber es hat doch, deshalb ist doch die Wahrnehmung nicht weg oder so. Es ist einfach nur die Kamera, wenn der Tod würde bedeuten, die Kamera bricht wirklich auseinander. Oder funktioniert nicht mehr, springt nicht mehr an. Aber das heißt auch nicht, die Wahrnehmung ist deshalb doch nicht mehr da. Da ist nur die Dunkelheit, weil nichts mehr, die Kamera nicht mehr läuft. In der Kamera. Und dann, aber da heißt ja nicht, dass das Sein nicht durch alle anderen Kameras weiterguckt. Man sollte es nicht so persönlich nehmen. Die Gnade ist einfach, die Kamera, irgendwann wird sie eh ausgeschaltet sein, also abgelaufen sein, Abfalldatum. Das ist schon eingeprägt, wenn die Kamera produziert wird. Das ist schon Abfalldatum, also ein Ablaufdatum. Da ist genau der Punkt festgelegt, dann ist vorbei. Und irgendwann ist es eh vorbei. Das ist das Einzige, was wirklich sicher ist, irgendwann ist Kamera kaputt. Das Einzige, was sicher ist. Bis dahin weiß gar keiner, was läuft. Aber das ist sicher, dass bei irgendeinem Punkt die Kamera bricht. Und bei manchen kann zu Lebzeiten. Da bricht nichts. Zu Lebzeiten. Jetzt bist du wieder bei deiner Bekannten da, die in der Gegend wohnt, da, die Erwachte, die vorher schon weiß, dass die Kamera bricht und das dann nicht mehr persönlich nimmt. sterbe, bevor du stirbst. Seine Kamera, die nicht mehr Angst vom Tode hat, weil es ihr eh gewiss ist. Ja, was heißt das dann? Eine Kamera weiß, dass eine Kamera ist? Ja, und was hat wer da einen Vorteil von? Eine tote Kamera, die irgendwann mal tot ist, die dann noch die letzten 10 Jahre weiß, dass sie eine Kamera war. Und dann steht auf dem Grabstein, die Kamera wusste, dass sie keinen. Aber sie fühlt sich dann nicht mehr als Kamera. Wer fühlte sich dann vorher als Kamera? Das ich. Welches Ich dann? Was Teil der Kamera ist? Das Objektiv da vorne oder der Sucher oder was? Da haben auch einen Sucher dran an der Kamera. Meinst du den Sucher? Hm? Wo du mal durchguckst, so der Sucher und dann das Objektiv da vorne und dann das Subjektiv und dann der Tunnel oder das Weitwinkel oder das Kurze oder das Weite oder du zoomst mal oder irgendwas, ist dann der erwachte ein großer Zoomer, Montezuma, der König der Durchfälle. Nein, das ist ein Schauspieler, der Schauspieler weiß. Ja, aber wen kümmert das, ob ein Schauspieler weiß, dass er Schauspieler ist? Ja, dann ist nicht so schlimm. Für wen? Dann für einen Schauspieler. Ja, na gut, meinetwegen gönnen wir ihm das, aber wen kümmert das, ob er sich nicht mehr kümmert? Niemand. Ja, war nie oder war da jemals einer da, der sich um irgendwas gekümmert hat? Nee. Also warum willst du jetzt da einen Vorteil basteln? Ich bastel mir einen Vorteil. Ich möchte jetzt einen Vorteil haben. Ja, darum geht's da. Ja, ja. Ja, also machen wir damit. Ich gönne jedem Vorteil. Ich wünsche jedem eine gute Heirat. Mehr Geld als vorher. Ihr sollt alle reich sterben. Vielleicht kriegt dann mehr Donation. Keine Ahnung. Ja, die Frage ist also immer, wer braucht das? Es kann nur das Bewusstsein sein, was schon ein Phantom ist. Was manchmal identifiziert und manchmal nicht identifiziert ist. Aber schon das Bewusstsein ist ein Phantom. Also dieses wache Sein, dieses Bewusstsein ist ja schon, wenn das real wäre, dann wäre es ja immer da. Oder dann wäre ja was. Wie kann dann das Bewusstsein, was manchmal identifiziert und manchmal nicht, und dann manchmal vor, manchmal einen Nachteil hat, das kann ja nur ein Phantom sein. Wie kann das eben das, was Absolutes sein? Also das Selbst, was weder noch. Also was ist jetzt? Willst du im Bewusstsein weiterspielen und Vor- und Nachteilübungen machen? Frage, ja, kann man ja weiterspielen. Ich will weiterspielen. Ich spiele gern. Obwohl es manchmal ganz schön beschissen ist, aber ich spiele gern. Eigentlich spiele ich ja gern. Was soll ich auch sonst machen? Nee, weil das ist doch der Einzige, was ihm überhaupt eine Rechtfertigung gibt, einen Sinn gibt, dass es da möglicherweise einen Vorteil gibt durch das, was er tut, oder dass es da andere gibt, die einen Vorteil gehabt haben, weil sie erwacht sind. Oder wenn das alles nicht da wäre, was würdest du dann, was bleibt dir dann übrig? Hm? Ohne dieser Hoffnungsschimmer von sogenannten Erwachten und bin ich alles, was ich bin. Wie dann? Sonst bist du es nicht? Nein, sonst meine ich. Wie meinst du? Du meinst, das Sein kümmert sich, ob du meinst oder nicht meinst? Nein, dem ist es egal. Es ist uns doch niemals egal, das kennt dich gar nicht. Stell dir vor, es würde alle Leute kennen und jeden Morgen besonders begrüßen. Hallo, schön, dass du wieder wach bist. Was können wir heute für dich tun? Ich bin da für dich. Ich kümmere mich um dich. Sind wir dann dieser Wach? Ja, die Existenz takes care. Die kennt mich und jetzt, seitdem ich sie kenne, kennt sie mich. Und wir haben uns bekannt gemacht und jetzt läuft's. Hm? Jetzt arbeiten wir zusammen. Und wir wollen jetzt dir auch zeigen, wie du auch in das Geschäft kommst. Hm? Oder ein Arrangement mit dem den Sein triffst. Wenn du akzeptierst, akzeptiert dich auch das Sein und dann in der beiderseitigen Akzeptanz schwingst du in der ewigen Glückseligkeit deines Friedens mit der Harmonie mit dir selbst. schwingst du dahin im Dreivierteltakt des Seins. Der Tanz tanzt sich. Ja, das sind doch diese Fantasien, die in jedem mitschwingen. Der ganze Eintänzer. Wenn ich einverstanden mit dem Sein, ist das Sein einverstanden mit mir. Und dann sind wir eins, für jetzt und immer da. Dieses dumme Gerede, das Sein wird durch dich. Ja, das hört sich alles super an. Ne? Bei mich hat es immer gewirkt. Strangulation von Anfang an. Schon bei Geburt bin ich stranguliert worden. Ne? Wenn es doch nicht wirkt, dann bin ich doch nicht da. Wie bist du dann nicht da? Warst du sonst da? Nein, aber ich meine, dass ich da bin. Ja, was jetzt? Was meint jetzt, dass es da ist und was meint, dass es dann nicht mehr da ist? Also du denkst, du hast einen Vorteil, wenn du nicht bist. Das wäre nicht schlecht. Dann bin ich ja nicht. Dann geht's ja nicht. Nee, du hast schon die Idee, dass die Abwesenheit ein schöner Vorteil ist, weil da gibt es dich nicht, dem was wehtun könnte oder der leiden könnte. Also die Abwesenheit eines Leiders wäre für dich, also die Abwesenheit von dir wäre vorteilhafter als die Anwesenheit von dir. Ja, das ist die Grundtendenz im Bewusstsein. Das ist die Sehnsucht der Abwesenheit, also die Sehnsucht nach Abwesenheit. Also die Suizidtendenz. Man möchte den umbringen, der zu viel ist, scheinbar. Und das hält das ganze Universum am Gange. Das ganze Theater ist nur damit, weil die kleine Sehnsucht nach Abwesenheit da ist. Weil das Himmlische wäre. Also die Abwesenheit. Das ist das Paradies, wo keiner ist. Also auch keiner leiden kann. Und keiner was wissen muss. Oder ist nur Zufriedenheit, weil es keinen gibt, der sie braucht. Alles dieselbe. Da hast du eine Sehnsucht nach. Und jede Nacht hast du die Erfahrung im Tiefschlaf, die Abwesenheit. Und du weißt nicht, was da war, aber es kann nicht so schlecht sein, weil keine Geschichte, kein Leid, es kümmerte keinen, was da ist oder nicht ist. Also kann es nicht so schlecht sein, die Abwesenheit. Und schon sehnt sich danach. Den ganzen Tag versuchst du irgendwas, um die Abwesenheit hinzubasteln. Arbeitest dich weg, läufst dich weg, meditierst dich weg. Irgendwas versuchst du ständig, damit du weg bist. Säufst dich weg. Ja. Wo saufen sie dann? Also die ganze Suche ist immer nach der Abwesenheit eines Suchers. Du bist ständig versuchst, weil da ist eine Präferenz von Vorteil, die Abwesenheit wäre. Die grundlegende Präferenz, die Intention ist die Intention zur Abwesenheit. Und sobald du anwesend bist, ist einer zu viel und dieser eine zu viel hat die Sehnsucht nach Abwesenheit. Grundsätzlich. Das ist Gottes Sehnsucht nach Abwesenheit, die in jedem arbeitet. Das hält das ganze Universum, den ganzen Moment für Moment am Wickel. Diese Aufmerksamkeit eben, dass du die Tendenz zur Abwesenheit, den Wunsch zum Wunschlosen, das Ich, was ich los sein möchte. Dass ich los sein möchte. Dann bin ich ich los. Dann bin ich los. Wenn ich los bin, dann bin ich leidfrei. Dann gibt es auch wirklich Erwachte, die wirklich dann dran glauben, sind das Ich los. Temporär. Weil es war mal was da, aber jetzt ist weg. Von identifizierten Bewusstsein, kleines Bewusstsein zum kosmischen Bewusstsein. Von klein zu groß. Vorher habe ich klein gemacht, jetzt mache ich groß. Vorher war ich in der kleinen Scheiße, ich bin in der großen Scheiße. Und wenn ich in der Scheiße bin und überall Scheiße ist, stinkt es nicht mehr, weil Einheit scheiße. Hört sich doch gut an. Und jeder will dann da, ja, ich auch. Warum bin ich noch in der Kleinen? Warum mache ich noch klein und nicht gleich groß? Ja, so funktioniert der ganze Zinnober und du bist ständig in der Versuchung. Es versucht dich ständig. Also die Tendenz kannst du nicht loskriegen. Diese kleine Vorteilstendenz. Dieses kleine Sehnsucht nach Abwesenheit. Weil du anwesend bist. Und das ist unerträglich, anwesend zu sein. Ein Wesen zu sein, was du kennst. Also anwesend zu sein, als Wesen, als Seiendes. Das ist von sich aus schon unangenehm. Das kannst du nicht annehmen. Und weil es unangenehm ist, möchtest du zu etwas Angenehmem. Das Angenehme wäre die Abwesenheit eines Anwesenden. Und das geht durch. Das ist dann, das ganze Universum sucht nach Abwesenheit. Das ganze Bewusstsein erkundet und versucht, sich selbst zu überwinden. Also abwesend zu machen. Und es wird es nicht schaffen. Keine Chance. Wie kann das Bewusstsein sich selbst überwinden? Wie kann das, was gar nicht ist, sich abschaffen? Verrückt, ne? Wie kann schon etwas, was Traum ist, sich selbst erledigen? Und wer hat dann einen Vorteil davon, ob der Traum jetzt an sich erledigt und der Traum weitergeht oder nicht? Kann nur ein Traum sein. Ein Traum eines Träumers, der träumt davon, dass er nicht mehr träumt. Oder es den Träumer nicht mehr gibt. Und nur noch Traum da ist, aber kein Träumer. Das ist ja diese Einheits-Blablabla. Vorher war ein Träumer, der hat geträumt, jetzt ist nur noch Traum ohne Träumer. Oh ja, und jeder, oh ich auch. Oh, wäre doch nur noch Traum und ohne mich. Das wäre traumhaft. Wenn ich das erstmal erreicht habe. Wenn ich dann weg bin, dann geht es mir gut. Ne? Das ist ja der Punkt. Ich ohne ich ging es besser. Und es gibt dann wirklich dann auch, die, die sagen, ja, das ist auch so. Guck mich an. Naja, ich mag mir halt lustig. Was soll ich sonst machen? Keine lustige Witwe kann ich werden, sondern ich muss schon ein lustiger Bachelor sein. Bachelor. Gibt es nicht auch einen positiven Traum? Gibt es nicht die Möglichkeit für einen positiven Traum? Ja, immerhin, mach ran. Hab ich da nichts gegen. Es gibt bestimmt genauso viele positive Anteile wie negative Anteile Traum. Meinetwegen. Hau rein. Aber Traum bleibt Traum. Genauso viel Licht, genauso viel Dunkelheit ist in dem Traum. Genauso viel das wie das. Kommt immer als Doppelpack. Genauso viel Elend wie Freude. Scheinbar, relatives. Aber es ist alles halt eben bedingt durch Polarität. Und für jede Freude kriegst du auch den anderen Anteil. Kann man so sehen. Für ja, aber mir geht es jetzt einfach darum, dass es immer diese beiden Seiten der Medaille gibt. Es gibt nicht nur diese... Ja, es gibt die Anwesenheit und es gibt die Abwesenheit. Das eine ist der Himmel und das andere ist die Hölle. Und du erfährst dich in beiden. Aber beides, du kannst nicht eins ohne das andere haben. Mehr ist nicht. Das eine ist absolut positiv, das wäre die Abwesenheit. Und das andere ist negativ, Anwesenheit. Das eine ist Nicht-Haben, das andere ist Haben. Sein und Nicht-Sein. Beide Aspekte. Im Nicht-Sein geht's, ist ziemlich positiv und im Sein ist scheinbar negativ. Der Aspekt. Scheinbar. Ja, beides ist scheinbar. Beides ist ja nicht real, beides ist unreal. Also es ist weder noch, weder das noch das ist real. Das Einzige, was real ist, ist das, was du bist. Das, was du bist, erfährt sich nun mal in Anwesenheit und in Abwesenheit. Und natürlich Abwesenheit wäre eine Präferenz. Ganz deutlich. Und sobald eine Präferenz da ist, bist du eben bemüht, eben in der Abwesenheit zu verweilen und die Anwesenheit zu vermeiden. Das nennt man Ich. Mehr ist nicht. Und wenn da eben, wenn du siehst, genauso viel wie An- und Abwesenheit, das ist beides das, wie du dich realisierst, bist du halt das, was sich realisiert und du kannst nicht das eine ohne das andere haben, okay. Und wenn du bei beiden nicht, was kriegst, weder was kriegst noch verlierst oder dich vermehrt oder vermindert oder weil alles beides nur da ist, weil du bist, aber du nicht, weil das ist, ja was dann? Dann ist die Hölle da und der Himmel ist da. So what? Und alles das bist du. Oder auch bist du nicht. Zumindest kannst du dem nicht entkommen, was du bist. Das nennt man Frieden. Du bist das, fertig. I am that. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du das bist, verwirklichst du dich halt in angenehm und unangenehm. Und da ist dann nicht dann einer da, der nicht mehr da ist oder so. Dieser ganze sich definieren dann als, da ist Schmerz, aber kein, der ihn hat. Und das ganze Zeug ist so ein Wichserei um irgendwas, damit man irgendwas Besonderes dann erfahren hat oder von einem Leider zum Nichtleider geworden ist, oder vom Sucher zum Nichtsucher. Call off the search. Was heißt das? Dann treffe ich überall weltweit, I called off the search. I'm not seeking anymore. Especially not me. Are you still seeking? What a fucking asshole you are. I gave up already. A long time ago. Ja, es ist Spaß. Da kann man, das ist, ich höre das öfter als alle von ihr, die hier sitzt. So, Berichterstattung aus dem, wo auch immer sie herkommen. Was? Darf ich da mal nachhaken? Du kannst haken, wie du willst. Du kannst auch häkeln. Nein, es heißt doch, der Geist erschafft die Welt. Wer sagt das? Das ist so ehrenhaft. Ja, Alter, nein. Nein, nein. Es, aber wenn du schon sagst, es heißt, das heißt, es heißt, heißt immer nur, so ist es. Also konkret, die Buddhisten sagen das. Scheiße, ja. Und meine Frage ist jetzt, kann das sein, dass wir das wie falsch verstanden wird? Dass dieser Geist eben dieses Unheil... Es ist schon von vornherein alles falsch verstanden, dass es überhaupt einen Geist gibt, der was schaffen kann oder dass es überhaupt... Was, damit das Unpersönliche da gemeint ist. Ja, welches gemeinte denn? Eben die Abwesenheit. Welche Abwesenheit? Die nicht schafft. Wer schafft, meinst du, die Abwesenheit schafft was? Wer schafft denn dann die Abwesenheit? Das Göttliche, was sich... Welches Göttliche verwirklicht denn da? In was? Ja, in jedem Einzelnen da. In dir? Der arme Gott. Nein, weil sie sagt, dann könnte man, wenn das wirklich so wäre. Was wäre? Dann könnte man eben positive Träume machen. Was? Ich glaube, du hast was verkehrt verstanden. Angenehme Träume schaffen. Aber weil du angenehme Träume schaffen kannst, bist du ja in der Hölle. Weil du abhängig bist von angenehmen Träumen, das ist doch die Hölle. Das ist doch der Albtraum. Dass du denkst, es muss angenehm sein. Das ist der Albtraum. Ja, deswegen glaube ich ja, dass wir das falsch verstanden haben. Nicht wir, du. Da möchte ich mich jetzt ganz raushalten, aus deinem Verstehen. Überhaupt wir immer. Wenn wir, nach 10 Runden Bier, da können wir wir sagen, aber noch nicht, wenn wir nüchtern hier rumsitzen. Du kannst keinen Verein haben, nur Dumme, du bist die Dumme. Du brauchst keinen anderen dazu. Auch alleine kann man dumm sein. Nicht immer hier Generalitäten aufbauen. Den fand ich alle ein bisschen scheiß doof. Im Generellen, das Ganze hier. Ich bin nicht allein, wenn ich dumm durch die Gegend meditiere. Alles meditiert mich an. Stiert mich an. Warum brauchst du immer die ganze Welt? Und alle anderen? Das heißt ja, wir wissen alles. Wer sagt das? Es heißt ja. Du hast das gesagt. Ich habe nicht gesagt, das heißt, du sagst ständig, es heißt. Bist du heiß? Auf was? Es heißt. Es scheißt, denn es heißt. Es immer. Was ist denn es da? Was ist denn es? Die Es-Szene? Die immer eine Szene machen? Mit dem Es? Das Es macht hier eine Szene. Es inszeniert sich. Hm? Es wieder, es heißt. Hast wirklich zu viele Bücher gelesen. Ja. Und mit den Buddhisten geredet. Bei denen heißt es auch immer. Für mich heißt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gab es bei uns immer. Das war das Beste, ne? Das ist konntest du eigentlich vom Grundlegend sagen, wenn Gott sich nicht kennt, also sich nicht weiß, ist er, hat kein Problem. In seiner absoluten Nichtwissenheit ist in seiner Glorie selbst, in seiner wunderbaren Abwesenheit. von einem Anwesenden. Aber sobald er anwesend ist, ist er, es heißt. Versucht er seine Konzepte und seine Religion und seine Wege zum, zurück zum was? Hm? Es heißt. Wenn wir ein Schild machen. Es heißt. Und dann kann man immer was drunter schreiben. Ja, was jetzt? Wer strömt durch was und was realisiert sich jetzt in allen diesen Körpern? Aber das ist echt verrückt. Die Esoterik, die hat alles in vereinnahmt. Es ist eh so, sagt sie dann. Es heißt, und es ist eh so. Esoterik. Was für ein hilfloser Versuch, etwas erklärbar zu machen, was gar nicht erklärt werden muss. Ne? Aber warum nicht? Ne? Man kann ja, wenn man eh nichts anderes zu tun hat, kann man auch versuchen, die Welt zu erklären. Oder warum irgendwas passiert. Machen wir ja ständig hier. Ihr verlangt ja ständig von mir, dass ich euch irgendein Konzept aufbaue, irgendeine Vision hinstelle, wie es so sein hat, wo ihr euch dann für eine temporäre Zeit zur Ruhe drin lassen könnt. Was dann so einleuchtend ist, dass ihr möglicherweise einen kleinen Frieden drin findet, bis er ihn wieder verliert. Ja, für mich ist es Spiel, weil wenn ich sage, ich habe nie was gesagt, dann meine ich es auch so. Und wenn ich das morgen wieder alles kaputt mache, was ich heute aufgebaut habe, dann beschwert euch nicht, weil das ist mein Spaß. Den Scheiß, den ich heute sage, den mache ich morgen wieder kaputt. Und das kaputt mache ich genauso scheiße wie das aufbauen. Aber das ist halt der Spaß da drin. Ich muss das nicht verteidigen. Und wenn ich es tue, mache ich es auch Spaß, damit ich es dann wieder selbst kaputt machen kann hinterher. Weil ich will den Spaß nicht verderben will, dass ein anderer das kaputt macht. Wenn überhaupt. Wenn der Tag lang ist, ist der Müll am größten, sagte der Müller. Amai, amai, der Meier. Wie viel Sahne braucht die Welt? Gut. Und dann kommen andere und sagen, ja, dann müssen wir alle ruhig sein. Stille. Gehen wir jetzt alle in die Stille. Und die Stille nervt, dass alle reinkommen und haut hier einen um die Ohren. Die Stille ist dann wirklich zu übervölkert. Was für... Alle gehen in die Stille. Keiner tut mehr was. Wer bringt den Müll weg? Aber wenn ich in der Stille bin, mache ich doch keinen Müll. Oder? Verdaut der Mann. So, Fragen. Ja. Also ich habe mal die Bücher von dem Yuji Krishnamurti. Uge? Ja. Yuji. Yuji. Genau, von Erleuchtung Rotti. Ja, erst hat er den Mythos der Erleuchtung, dann hat er über seine Erleuchtung geredet und hinterher hat er gesagt, das ist scheiße, was ich da gesagt habe. Das finde ich gut. Ja. Er war eigentlich da noch, also ich bin ja schon, also so oft wie er Shit sagt, da bin ich echt noch ein kleiner. Der macht ganze Shit-Lieder, mussten sie bei ihm singen. Money und Shit-Lieder, abwechselnd. Was sagt er? Nein, danach wollte ich von der Erleuchtung nichts mehr wissen. Ja. Oder, aber dann ist es ja so trostlos. Haben wir nichts mehr zu tun, oder? Das ist dann eigentlich schon klar, oder? Nee, wie er schon sagt, er sagt das richtig. Wenn du wüsstest, was es bedeutet, würdest du bestimmt nicht drum kümmern. Weil das kann gar keiner tragen. Also dieser kleine, was auch immer, Sucher oder Bewusstsein in dieser absoluten Langeweile von, wirklich lange Weile, dieser Ewigkeit von Anwesenheit, wer will das denn ertragen? Weil das wäre ja die Bedeutung von dem zu sein, was du bist, was nie anfängt, nie aufhört, ungeboren und sich ewig. Es ist unmöglich, dass es einen gibt, der das ertragen kann. Mhm. Allein der Versuch, das ertragen zu wollen, ist schon, macht dich so schwer und das ist da zerbricht, da bist du schon fast am Zerbrechen, allein an der Vorstellung. Und für das, was du bist, das brauchst du es nicht. Das ist eh. Aber das, was versucht, das zu wehren, indem es versteht oder da irgendeine Erfahrung macht, um das wie soll das das schaffen? Das hat doch Yuchi da bei Ramana, das war doch sein Ding. Kannst es mir geben, du scheinst was zu haben, was kein anderer hat, kannst es mir geben. Er sagte, sag mal, ja, sicher kann es gegeben werden, aber kannst du es nehmen? Gab es jemals einen gegeben, der das nehmen kann, haben kann? Sein ist dein natürlicher Zustand, das zu sein. Da braucht nichts für kommen, nichts für gehen, aber wenn du das haben willst und dann dich darauf konzentrierst und deine Wahrnehmung auf diese absolute, das ist die absolute Langeweile. Es gibt nichts Langweiligeres, als das zu sein, was du bist, für ein Seienden. Und das ist die Hölle, da ist Depression, da ist Sinnlosigkeit, das wartet auf dich. Und wenn es das bedeutet, das ist nicht das, was du willst. Du willst Sinn, du willst Freude, du willst Licht, du willst irgendwas, Trance, du willst irgendwas. Wann das nie? Auf alle Fälle nicht das. Also, geh tanzen, sauf ein oder heirat oder mach sonst was, aber das ist nicht für dich. Ja. Wenn du überhaupt eine Möglichkeit hast, weil das ist nicht das, wonach du dich sehnst, das weißt du. Du willst Freude. Du willst noch dich erfreuen, dann weißt du. Du willst dich daran freuen, dass da keiner da ist. Oder dass da Schmerz ist, aber keiner, der ihn hat. Diese ganzen Dinger, das möchtest du. Diese ganzen kleinen Vorteile, alles, was du sich da vorstellst, wie es dann zu sein würde. Ein unendliches Glücksgefühl von Dasein. Und das Ich. Ha, ha, ha, ha. Aber dass es da ein Ozean von Schmerz gibt und ein Ozean von was auch immer. Ein Ozean von Langeweile, ein Ozean von was auch immer, nämlich wo Leere ist, die keiner ertragen kann. Das ist nicht das, was du gern hättest. Nein, du liest gerne die schönen, es heißt und das und kümmerst dich drum und spielst immer ein bisschen mit dem rum und das. Ja, ja, ja, ja. Also. Verrückt, ne? Wenn es dann wirklich mal so kommt, dass du dich halt fälschlicherweise auf das konzentrierst und du bist vollkommen und die Gnade zieht dich da und dann wird es dunkel und dann auf einmal dann zitterst du aber los. Nee, das wollte ich aber nicht. Da will ich jetzt aber nicht. Und dann versuchst du dich wieder zurück ins Leben zu stürzen und das klappt auch wieder nicht. Dann bist du nämlich nicht mehr da und noch nicht ganz da. Dann bist du irgendwo. Dann bist du zwischen den Stühlen und zwischen den Welten. Nicht ganz keinen Sinn mehr. Du findest in keinem mehr Sinn, alles leer, aber du hast noch nicht die Sinnlosigkeit. Du hast keinen Sinn, aber kein Sinn ist genau Hölle wie Sinn. Ja, was willst du? Klein Erna, Frieden, Eierkuchen, Heirat, Kinder, irgendwas? Und ein schönes Leben bis zum Ende, oder? Ende offen. Das Ende offen. Darum die Nachricht, dass da mit dem Tod alles vorbei ist, das ist gute Botschaft. Und bis dahin noch ein bisschen gut gehen lassen. Das wäre es doch so. So leicht auslaufen. So im Verstehen, ruhen und friedlich einschlafen. Aber ab jetzt fange ich schon an einzuschlafen. Ich verabschiede mich schon mal dann, ne? War schön, euch kennengelernt zu haben. Und tschüss. Dauert es vielleicht noch 30 Jahre, aber ich sage jetzt schon mal tschüss. Ich sterbe jetzt schon mal, dann habe ich es hinter mir. Diese ganzen Bücher. Stirb jetzt, dann hast du es hinter dir, oder? Wunderbar. Alles so. Ja. Ja, habe ich auch nichts gegen. Wenn das einer will, dann soll er das machen. Aber ich bin nun mal nicht in dem Geschäft. Also was ich euch anzubieten habe, ist für keinen gemacht. Das ist nicht irgendetwas, was du kaufen würdest. Was du gern hättest. Wenn du könntest, würdest du bestimmt was anderes kaufen. Aber es kann doch kein Entweder-Oder sein. Nein. Doch, es gibt Entweder-Oder. Es gibt nur, wenn du bist, was du bist, gab es nie ein Problem, wird es auch nie eins geben. Und das ist, da ist weder, das ist aber nicht das, was du dir vorstellst. Das ist nicht verloren, also das ist einfach. Das warst du immer, wirst du immer sein. Das ist nicht etwas, was, und wenn du das bist, dann bist du das. Nicht mehr und nicht weniger. Oder du bist es nicht. Und dann bist du halt in diesem, also es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht ein bisschen das und ein bisschen das. Also halb, halb geht nicht. Das ist leider nicht möglich. Aber das Oder ist nicht auf derselben Ebene wie das Entweder. Es gibt nur, wenn du bist, was du bist, gab es nie ein Leider, nicht zu leiden. Da bist du eben was? Keine Ahnung. Diese Ahnungslosigkeit, die du einfach dein natürlicher Zustand ist. Der war immer da. Bloß wenn du durch was auch immer Traumhafte dich halt als etwas, dann bist du das. Aber jetzt versuchen, das zu werden, dann machst du darauf wieder ein Konzept, dann wird das genauso wieder so ein Ding wie. Naja. Ich, wenn du mich fragst, für mich gibt es nichts Schöneres, als das zu sein, was weder ist noch nicht ist. Wo ich absolut gar keine Ahnung habe. Wo ich gar nicht weiß, was ich bin, was ich nicht bin. Und ob da einer ist oder nicht, wo es wirklich vollkommen. Keine Ahnung. Nee, das ist schon zu spät. Ach Gott. Das ist ja schon meilenweit zu spät. Vor Gewahrsein. Baby ist ja schon voll im Gewahrsein und Bewusstsein da und irgendwas. Ist ja schon ein kleiner energetischer Propfen da, der schon alle genetischen Dinger in sich rumträgt. Die ganzen Opas und Omas, die in ihm rumtanzen da. Aber vor Gewahrsein, das geht ja nicht. Mit und ohne Gewahrsein. Mit und ohne. Na, Gewahrsein, okay, das lassen wir einreden, aber. Was? Aber vor Gewahrsein. Mit und ohne. Mit und ohne. Darum habe ich ja früher, ich habe früher öfter mal gesagt, prior, aber jetzt sage ich ja nicht mehr. Ich sage ja, wenn überhaupt, mit und ohne. Gewahr und nicht gewahr. Weder noch. Also das zu sein, was nicht gewahr sein muss, um zu sein. Aber wenn Gewahrsein schon da ist, dann ist schon Phantom. Sobald du dich kennst und nur gewahr bist zu sein, bist du schon ein Phantomgewahrsein. Da fängt Realisation an, aber da hört Realität auf. Das ist schon eine Erfahrung von dir, aber nicht das, was du bist. Und jede Erfahrung von dir ist eine Traumerfahrung. Und schon das Traumgewahrsein ist ein Traumgewahrsein. Von einer Traumerfahrung. Also entweder du bist das, was alles träumt, sogar den Träumer träumt, das Geträumte träumt, oder du bist der Träumer, der dann schon der Anfang von Trennung ist. Und dann fängt der ganze relative Traum an. Also entweder du bist der Parabrahman, der gar keinen Brahman kennt, oder du bist Brahman, der Brahman kennt, und dann bist du der Schöpfergott, und dann bist du schon in deinem eigenen Traum gefangen. Und dann versuchst du deine Schöpfung auch natürlich positiv zu machen. Da fängt der erste Faschist, also der Nazi an. Der kleine Hitler, der will, sein Endziel wäre, ihn abzuschaffen. Alle einzumachen. Einen schönen Traum, positiv. Das ist alles, Esoteriker sind Faschisten in dem Moment. Und wenn ich in dem Buch dann drinsteht, und ich bin mich erschrocken, dass auch Eckhart Tolle ein Faschist ist, habe ich in Bombay gesagt, und jetzt steht es auf Deutsch da. Das ist ja. Was? Naja, ist ja nicht so ganz abwegig, oder? Na, ich habe ja auch in dem Kontext hat es ja auch geklappt. Ja. Bloß wenn du das aus dem Ganzen rausnimmst, dann sieht es doch schon ein bisschen. Ich fürchte mich eigentlich nur vor seiner Freundin. Okay. Das ist komisch, wenn man einen kennt und der dann, wenn man dem begegnen würde, wieder ein Indien-Tiro und der guckt an. Naja, es wäre auch okay. Ich wollte noch was fragen, und zwar wegen dem lebendigen Wort. Ist das eigentlich eine Bedingung? Weil dann wäre es ja wieder eine Bedingung. Nee, das lebendige Wort ist einfach eine Richtungslosigkeit. Es ist einfach nur, aus Scheiße kommt Scheiße. Also eine Reaktion auf die Reaktion vorher, aber es hat einfach keine, ist leer. Das ist das lebendige Wort. Es ist also nicht ein Lehrer, der dir irgendwas, du musst mehr gewahr, du musst das und so. Das sind die vollen Wörter. Und die leeren Wörter sind einfach Unterhaltung. Stimmt, ja. Das nennt man leere, also die lebendigen Wörter. Ja. Weil bei Nisargadatta habe ich gelesen, also dass das lebendige Wort, also man kann das Wissen oder was immer das ist, also ich kann Wissen, nicht aus Büchern studieren, sondern das lebendige Wort. Das heißt, ja, das ist Good Company. Good Company, aber dann wäre ja diese Good Company eine Art Bedingung. Nicht oder? Bedingung, aber die haben nur gesagt, Ramana das Gleiche, wenn überhaupt etwas. Ja. Dir den Geschmack dessen gibt, was Leben bedeutet, dann kann es nur das lebendige Wort, nicht die toten Sätze in irgendwelchen Büchern. Dann wäre es in der nächsten Zeit immer in schlechter Company sein. Man ist eigentlich nur in schlechter Company. Ja, sobald Company ist, schlecht. Ja, eben. Weil das ist ja dann Corporate Design. Ja, ja, ja. Ja, es ist dann eine Company, die möchte zusammen was, also Gemeinschaft, das ist das Gemeine dann. Ja. Aber das lebendige Wort hebt die Gemeinschaft auf. Da ist der Sprecher und das Sprechen und der Hörer und das Hören, da gibt es weder Trennung noch Nichttrennung, da ist einfach Unterhaltung. Ohne dass es einen Wert hat, eine Wertlosigkeit. Eben, und das ist ja, wenn du dann nicht sagst zum Beispiel, dann mir kommt vor, das ist Good Company. Ja, ich höre mir auch gern zu. Ja. Das merkt man. Und es macht mir nichts draus, ob diese Rücksichtslosigkeit, das ist Lebendigkeit. Die Wertlosigkeit, diese Losigkeit. Aber das kann man nicht üben. Also kurzum, ich werde es vermissen. Ich werde ja nicht aufhören zu reden. Ja, hoffentlich nicht. Ich höre einfach öffentlich auf. Ach so. Das Was? Heißt, dann muss man die privat suchen. Man muss mich da finden, wo ich nicht bin. Okay. Das ist wieder die alte Geschichte. Nein, ist keine alte Geschichte. Es wird sich zeigen. Weil es schon längst da ist. Da muss man sich nicht drum kümmern. Okay. Warum soll man da Angst haben vor etwas, was eh schon passiert ist? Also wenn du mich fragst. Ja, stimmt. Ich kann noch so viel ins Internet schreiben, 2014 passiert nichts. No time, no talk. Und wer weiß. Ja. Ich kann mich morgen ganz genau das Gegenteil reinstellen. Cool. Es gibt keine Sicherheit, auch für mich nicht. Gut. Ich bin total bescheuert. Ja, das stimmt. Meinst du, ich tue das, was ich mir gestern versprochen habe? Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, also. Ja, dann. Warum, wovor hast du denn dann Angst? Mein Gott, nein. Ich meine nur. Ja, und? Ich auch halt. Ja, ich habe auch Angst, aber es macht nichts. Ich hätte jetzt Angst, dass ich das einhalte, was ich heute sage. Ja, das wäre schlimm. Das wär ein Eheversprechen. Gott sei Dank. Ja, da habe ich mich schon versprochen. Das ist mein Leben. Ich finde, das ist ja das. Ich kann heute wenn ich heute das sage und morgen das Gegenteil, es hebt sich nicht auf, es macht absolut nichts. Wer muss standhaft sein und wer muss, was auch immer, auf wen muss man sich verlassen können? Ist das nicht herrlich? Ja. Du musst dich auf dich, du kannst dich auf dich nicht verlassen, das weißt du, aber du kannst dich auf keinen anderen verlassen. Und Gott sei Dank, das ist ja das Schöne, du kannst dich auf dich, weder auf dich noch auf irgendwen verlassen. Du kannst dich niemals darauf verlassen, dass du morgens wieder wach wirst. Du rechnest damit, aber keiner kann es dir garantieren. Ja, das ist eine nette Koketterie. Ja, man guckt, weißt du. Ja, ja. Guckt, aber. Ja. Kroketten. Das sind Kroketten. Kroketten, ja. Die brechen schneller, die Kroketten. Kroket. Ja, man kokettiert ständig. Was machen wir denn hier? Hier, man spielt mit sich selber und man macht so ein Honeymoon-Fest. Ja, ist so, es ist Honeymoon, es ist immer Honeymoon. Weil Honeymoon bedeutet, man ist einfach im... Ja, wie das erste Mal. Das nennt man lebendiges Wort. Also wenn ich das nicht jedes Mal das Wort neu sprechen würde und frisch, dann könnte ich doch nicht den ganzen Scheiß so oft erzählen. Für mich ist es jedes Mal frisch und neu und lebendig. Und ich höre dem unendlich zu. Ja, und trotzdem könntest du das Telefonbuch vorlesen, trotzdem könntest du Kinderlieder aufsagen, oder es ist immer, die Energie ist trotzdem da. Es ist nicht ein Inhalt. Ja, aber mich interessieren die Namen nicht so viel. Otto Müller. Ja, Ottmann. Ja, eben, wenn man Namen hat, dann sind es unnötig. Also ich mache jetzt gerne Zirkus der Worte und versuche sie in einen Rhythmus zu stellen, der dann scheinbar einen und dann wieder kaputt machen. Aber die scheinbar wirklich dann so, als wenn es so wäre, was ich sage, und dann aber auch dann genauso wieder auseinandernehme. Das macht mir Spaß. Es ist eigentlich, ich puzzle gerne und wenn es fertig ist, mache ich es wieder kaputt. Ich mache etwas perfekt, aber dann, wenn es perfekt ist, zeige ich, dass es nicht perfekt sein kann. Weil es perfekt sein muss, kann es nicht perfekt sein. Alles, was so schön und was auch immer, und dann sofort wieder die Hässlichkeit der Schönheit zeigen. Oder die Unperfektheit in der Perfektion zeigen. Das macht Spaß. Und nicht irgendwie da dann was stehen zu lassen. Ich habe jetzt mal den Satz gefunden und der scheint perfekt zu sein. Den wiederhole ich jetzt in meinen Lehrsätzen. Das wäre dann das tote Wort. Das ist tot. Aber dann etwas scheinbar Perfektes gefunden zu haben, wo sei, was du nicht sein kannst. Das scheint perfekt zu sein. Und dann im nächsten sein, ach, alles Schweinerei. So alles zu zeigen, auch das ist alles, was soll's. Hört sich gut an, aber... Aber du sprichst doch von der Gnade, also gestern mit... Ja, die Gnade, ich spreche von der Gnadenlosigkeit, die in der Natur der Gnade ist. Also was ist für dich die Gnade? Die Gnadenlosigkeit. Doch das Ende. Nee, ist kein Ende. Es ist das, was du bist. Das ist hier die Gnadenlosigkeit, die Rücksichtslosigkeit der Existenz mit sich selbst. Das ist Gnade. Also, da hört es also nicht auf. Es hat nicht angefangen. Gnade ist ein anderes Wort für Realität. Das nominale Sein. Die Gnade, die Schönheit, die Wahrheit, das Wissen. Alles das, was nominal ist. Was aber keiner kennen kann. Und sobald du es beschreibst, ist es weg. Sobald du sagst, das ist die Schönheit, schaffst du auch das Gegenteil und damit ist relative Schönheit und deshalb ist es hässlich. Also immer wenn du es benennst und darauf zeigst, das wäre es und das, damit sagst du, das ist es und dann ist es das andere ja nicht, dann ist es hässlich. Das ist auch mit der Gnade so. Der Gnade ist das Gleiche. Wenn du sagst, das ist die Gnade und das ist nicht die Gnade, dann wird es leidvoll, dann ist es mitleidvoll. Oder Mitgefühl, weißt ja nicht, was ist, was ist nicht Mitgefühl. Aber sobald du sagst, das ist Mitgefühl und das nicht, dann ist es Mitleid. Also was tun? Also wenn du auch sagst, die Gnade ist hinterher, er nimmt sie nicht. Der Selbst ist immer hinterm Selbst her. Das ist auch temporär. Nein, das ist bei jedem, der hier sitzt, ist das Selbst hinterm Selbst her. Gnade ist immer hinter Gnade her. Und sie ist gnadenlos. Die lässt dich wo sitzen, wo du möglicherweise gar nicht sitzen möchtest. Oder nicht? Die lässt dich ständig Sachen tun, die du eigentlich gar nicht willst. Das nennt man, man fühlt sich bedingt ständig vergewaltigt von der Existenz, indem man Sachen tut, die man gar nicht möchte. Permanent. Keiner möchte etwas ungern, möchte Verstopfung haben, keiner möchte auf Toilette gehen, keiner möchte durstig sein, keiner möchte das. Also ständig passieren dir irgendwelche Sachen, die du eigentlich gar nicht willst. Und dann, wenn du darunter anfängst zu leiden, weil du dagegen wehrst und du möchtest einfach nur das, was dir gefällt, dann leidest du unter dieser Vergewaltigung, weil dann bist du der Vergewaltigte. Das nennt man leidvoll sein. Und dann möchtest du Freiheit und kämpfst für etwas und suchst deinen Weg da raus, weil du dich als Vergewaltigter fühlst. Und desto mehr du aus der Vergewaltigung raus willst, vergewaltigst du dich. Also desto mehr du nicht vergewaltigt werden willst, desto mehr vergewaltigst du dich. Desto freier du werden willst, desto unfreier wirst du. Desto friedlicher du werden willst, desto mehr Krieg führst du. Ist so. Mehr Frieden, mehr Krieg. Kriegen, kriegen, kriegen. Haben, haben, haben. Freiheit. Das ist wirklich der vicious circle, also dieser Höllenkreislauf. Du willst das eine vermeiden, aber kriegst es deshalb umso mehr. Richtig um die Ohren. Und desto mehr du dich kennen willst, desto mehr bist du in Ignoranz. Das gehört zusammen. Desto mehr du wissen willst, was du bist, desto mehr weißt du es nicht. Also was tun? Also immer selbst schuld. Maximum culpa. Nicht mehr und nicht weniger schuld an dem ganzen Dilemma. Und wann schweigen Dilemma? Kein Schweigen in Sicht. Ja. Nee, ist es. Also die Gnade ist ständig. Wo ist die Gnade nicht? Du wirst keinen Platz finden, wo nicht Gnade ist. Und Gnade hinter Gnade her ist. Und die Gnade wird die Gnade nie erreichen. Weil sie nie verloren hat. Oder selbst hat selbst nie verloren und wird es noch nicht finden. Aber wo ist nicht selbst? Wo ist kein Sein? Wo ist keine Existenz? Und doch ist die Existenz hinter der Existenz her, als wenn sie irgendwo weg wäre. Wo ist sie denn? Bin ich dann wirklich nur, was ich bin, wenn ich nicht bin? Und dann fängst du an zu fummeln. Aber muss auch sein. Fummel, fummel. Ein großes Puzzle und du versuchst immer alles passend zu machen, aber es fehlt dir immer ein Stein. Ne? Ja. Ist eigentlich das lebendige Wort an eine Bedingung geknüpft? Ne, es ist Bedingungslosigkeit. Es ist einfach die Hilflosigkeit und Bedingungslosigkeit von Sein. Also wo bei Ramana, wo Auge in Auge, das Selbst zu sich selbst, Bedingungslosigkeit, also ohne Rücksicht, also in der vollkommenen Rücksichtslosigkeit spricht. Also nicht, also wenn ich jetzt hier eine Angst hätte, dass ich irgendeinem etwas sage, wo er dann hinterher so deprimiert wird, dass irgendwas passieren würde und ich müsste mich jetzt zurückhalten, dann wäre das diese relative Ebene, wo man dann auf Konsequenzen achtet. Aber da bin ich nie in der Lage zu gewesen. Weil manchmal könnte ich schon sagen, das, was ich manchen sage, sollte ich vielleicht nicht sagen, wenn ich Angst hätte, dass er irgendetwas tun könnte oder sich irgendwie fühlen könnte oder nachts dann in der Toilette hinfällt. Ich habe keine Ahnung. Ich liebe das, dass ich die Worte nicht spreche. Also, dass ich sie nicht verhindern, weder verhindern kann, noch sprechen kann. Ich bin eigentlich mein liebster Zuhörer von dem, was ich nie gesagt habe. Und hätte ich jetzt... Ich bin ja mal zu dem Ramisch Mitte der 19 und dachte, da wäre, weil er dann dieser Gata ist, Nachfolger, und dachte, aber wenn er dann wirklich das gesagt hätte, was ich gerne, also was ich lebe, dann wäre ich möglicherweise da länger gesessen und hätte einfach zugehört. Aber ich habe mich von vornherein gelangweilt. Und das ist für mich immer das Prinzip. Sobald ich mich irgendwie, dann gehe ich lieber. Ich habe da nichts gegen, aber es ist dann nicht für mich. Also, ich meine, wenn ich jetzt eine Tendenz hätte, wenn ich sagen würde, ihr würdet eh nicht das Sein erreichen oder das, was er ist, egal was ist, und würde sagen, dann mache ich lieber ein bisschen das relative Leben angenehmer, indem ich dir Techniken gebe, wo du durch Verstehen einen kleinen mehr relativ Frieden. Wenn ich diese Tendenz immer hätte, dann würde ich das wahrscheinlich ähnlich machen, aber das langweilt mich einfach. da habe ich keine, habe ich keinen, dann würde ich gleich wieder lieber Kühe melden, bevor ich dir den arbeitenden Verstand erkläre und dann den denkenden Verstand und dann, boah, also wo ich dann Intellekt schule dann oder irgendwas und dann den dahin führe, wo er dann genug Mut hat, das zu verstehen oder, es ist mir einfach zu schwer, obwohl ich nichts dagegen habe, aber es ist nicht mein Ding. Naja. In der Hinsicht. Wortspielspannung. Bei wem? Krishnamurti, der Yuchi Krishnamurti, also das, was er ja so die Kamalität nimmt, wie heißt das? Calamity. Ja. Scheint ja scheinbar, dass... Ja, das ist ja das Dumme. Er hat das Buch geschrieben mit der vollen, der hat das beschrieben, aber dann 10 Jahre später, was für ein Scheiß. Braucht doch kein Mensch. Aber in dem Buch scheint es so, als wenn er da voll hinter und der Höllenfeuer, der Holocaust des Ichs, wo das persönliche Ich die Geschichte verbrennt, dann die Geschichte des ganzen Universums, diese Calamity von allen Geschichten, von allen Dingen, als wenn das wirklich notwendig wäre, eben um den Nebeneffekt von dieser sogenannten seiner Erleuchtung da. Und hinterher, 10 Jahre später, das muss man dann, das ist dann, ja, alles scheiße. Auch das war totaler Scheiß. Kein Mensch braucht das. Doch scheint es sowas zu geben. Es gibt jeden Scheiß. Ramana irgendwie. Ramana, nee. Jetzt machst du was falsch. Jetzt kommst du auf eine falsche Spur. Das hat man Ramana gefragt. Warum hast du da 15 Jahre in der Höhle oder da und da gesessen? Musstest du da noch was verbrennen? War da noch was Ding? Doch, doch, scheiße, nichts war. Seit der Todeserfahrung ist nie wieder was passiert. Aber die Todeserfahrung? Also ja, die ist auch nicht passiert. Er hat ja erfahren, dass nie was passiert ist für das, was er ist. Es ist doch immer das, dass nach nie etwas passiert ist für das, was du bist und nicht, dass da was passiert ist. Dass dann 15 Jahre dann noch hinsetzen musst und deine Energien da verbrennen. Das ist jetzt wieder... Ja, ich bin nur so. Oder Kauchen, oder? Du hast ja auch Kauchen. Ja, aber ich habe aber auch immer, wenn ich diese Erfahrung beschrieben habe, hinterher gesagt, und kein Mensch braucht die. Und alles das war alles scheiße. Das hat aber keiner gelesen. Darum habe ich alles Text jetzt aus dem Internet auch rausgeschmissen. Welche Erfahrung braucht keiner? Migräne. Was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ich habe jetzt einen Einkaufszettel von allem dem, was ich nicht brauche. Das ist das, was ich unbedingt vergessen will. Alles, was nicht draufsteht, kaufe ich. Was? Du hast da noch was gesagt, wo du gesagt hast, das braucht man nicht. Und keiner hat gelesen. Warum sage ich dann meine Ohren wieder auf? Ich habe gesagt, das stand drin in den Erfahrungen, in den letzten Sätzen, dass das alles scheiße war und genauso, als wenn du einen Schluck Kaffee in der Kurve siehst. Und kein Mensch braucht es. Dass es alles nichts bedeutet. Das ist genau wie der nächste Erfahrung von Untertassenfliegen auf der irgendwo. Das habe ich als letztes immer, aber die hat keiner gelesen. Die hat nie einer zitiert. Die hat immer nur zitiert, 10 Jahre Migräne. Und das und das. Und dass das Licht durch von da nach da bei der Mahabharata, wo der Ustra da, die Akzeptanz und das Licht durch den Ginger. Und wenn ich dann hinterher geschrieben habe, auch das war alles scheiße, so als letzte Sätze, das hat nie einer gelesen. Das hat keiner gelesen. Das will keiner lesen. Das ist ja auch spannend. Ne, die lesen bis dahin und dann schaltet irgendwas ab. Wenn dann da steht, das sind, wenn überhaupt, Nebeneffekte einer Krankheit, die keiner braucht oder irgendwas, das will keiner mehr lesen. Das ist weg. Sofort, das Gedächtnis schaltet dann ab. Das hat vielleicht noch, aber das ist sofort, wird es in irgendwo eine Ecke, wo es gar nicht mehr vorhanden ist. Man hat dann nur noch diese erste Sache da. Mit jedem Buch machst du das so. Weil jeder, drei Leute das gleiche Buch lesen, jeder sagt, da steht was anderes drin. Genau. Und wenn du selber das gleiche Buch liest, sagst du beim zweiten Mal, da steht jetzt was anderes drin. Mindestens. Du liest immer als wer anders. Jeden Tag. Überhaupt in deinem Gesicht. In den Händen. Hand. Und Fuß. Denkt man mal, das ist ein Beweis. Es hat Hand und Fuß. Ist da wirklich was dran? Hat jetzt aber echt Hand und Fuß. Sogar die Hand kann an den Fuß fassen. Dann hat Hand Fuß. Habe ich jetzt Fuß oder hat Fuß Hand? Wer hat wen? Die Hand sagt, ich hab dich. Der Fuß sagt, ich hab dich dazu gebracht, mich anzufassen. Oh Gott. Nee, aber Kelly, das ist doch Wahnsinn, ne? Das ist verrückt. Ich bleibe immer wieder in so Spuren hängen. Jeder, geh mal nach Tiruvannamalai und setz dich in Chai-Café da und frag die Chai-Meister da, was Ramana in der Höhle noch gemacht hat. Oder mit welchen Würmern er dann noch seinen Vertrag haben musste, damit sie ihren letzten energetischen Ding daraus ziehen. Und wenn du nicht wie Ramana da ruhig in der Ecke sitzt und deine in der Stille dingst, dann bist du eh nicht. Da werden Standards gebaut, da werden Religionen gezimmert, was du alles machen musst und wodurch und wie es sein muss. Obwohl die ganzen gesagt haben, wer macht den Standard? Das Stärkste, was Rama immer gesagt hat, wer macht den Standard? Wer sagt, wie es zu sein hat? Das war seine Grundprämisse. Wer macht den Standard? Wer sagt, wie dann, wenn das und das zu sein hat? Und dann machen sie jetzt den Ramaismus drauf. Eine neue Religion, Ramana, der Papst der Advaisten. Der musste sagen, du musst sattwisch leben, du musst das und das. Du musst 5 Stunden am Tag Ruhe im Ei fragen. Wer bin ich? Und wenn du das nicht machst und das nicht rund um die Uhr und wenn du das nicht und hinterher nicht ganz still bist und wenn du das nicht bist, dann. Und wenn du nicht am Berg sitzt, sowieso nicht. Oder? Also nur wir am Berg hier, wir wissen es. Wir sind die Bergführer. Wir kennen Louis Trenker in- und auswendig. Tiroler. Tiroler geht es wohler. Ja. Ist ja für die Nachfolger werden dann immer die Stammhalter, also die, wie die Apostel. Da wird die Kirche dann gebaut. Du wirst doch nicht denken, dass Christus da, die Christen da, Gemeinschaft da. Oder die christliche Kirche hier, den deutschen Papst. Oder ein Vatikan. Die Bank noch dazu. Jetzt wollen sie ethische Sachen machen. Mit der Vatikanbank hat erkannt, dass sie nicht so ethisch ist. Und jetzt wollen sie ihre, ja, jetzt. Seitdem alle Steuerparadiese, wo der Vatikan auch dazu gehörte, gebrannt mal sind, wollen sie sich ändern. Keine Kinder mehr. Nur noch Kindergärtenkredite. Nicht mehr für die Puffs. Weil früher haben sie ja die Mafia finanziert und waren für die Mafia die größte Geldwäscheanlage. Ja, Geld stinkt ja nicht. Wir sind ja alle eins, ne? Dann kommt der Mafia-Boss und hat Absolution gemacht, sofort. Für ihn und für das Geld. Sofort. Du bist unschuldig, ich vergebe dir, Gott hat dir jetzt vergeben, 3 Ave Maria, Geld kommt bei mir. Herrlich, ne? Man legt es sich immer dann so hin, wie man es gerade braucht. Oder man legt die Sache so aus, wie man denkt, sie zu sein hat. Alles Auslegeware. Auch die Wahrheit ist eine Auslegeware. Gerade wie sie einem zu passt. Wenn ich dann einer Wachter bin und dann da sitze und sage, hier sitzt zwar, hier ist Sitzen, aber kein Sitzender. Muss man sich mal vorstellen. Hier ist Körper, aber kein. Man muss sich wirklich, diese Witze, die da ständig gerissen werden, von irgendwelchen blumenumrandeten Erwachten da, wo keiner mehr sitzt, aber die Blumen. Es ist doch herrlich. Ja. Und möchtest du das auch mal? Gib so. Irgendwo sitzen mit Blumen umringt. Nee, danke. Nein? Ja, und auf dem Grab dann vielleicht. Um dein Sarg um. Sarkophag. Nee? Finde ich gut. Ich finde Sarkophag gut. In meinem Sarkophag. Hört sich doch gut an, ne? Man sollte vorher schon drin verkehren. Macht man ja eh, ne? Ich und mein Sarkophag. Körper. Mein heiliger Körper, mein Sarkophag. Sarkose. Sare, Sare. Da gibt es auch Sare, Sares. Nee, wie heißen die? Im Sari. Sari. Im Sarifak. Die Saris sind so bequem, da kann man nämlich wirklich pee where you are. Darum haben die auch keine Unterwäsche. Und auch noch was anderes. Ich gehört. Ja, noch was von den Erleuchteten aus in der Umgebung von Stuttgart. Ja, immerhin habt ihr den Maluka von da. Die Honigblume. Melonen. Günther. Günther aus Stuttgart. Der heißt Günther da. Günther von Stuttgart. Aber als Günther hätte ich mich auch den Namen geändert. Ich glaube, als Günther wäre er nicht so. Aber Maduka, der Honig, der Wahrheit, was? Der Nektar, wo alle dran schlürfen, was sein Meister schon ihm gesagt hat, du wirst wie Honig für die Frauen sein. Werden alle an dir saugen. Er hat es einfach dann zugelassen. Da ist Saugen, aber kein Gesaugter. Die Sau ist weg. Nur noch sitzen, aber keine Sau. Die Sau durch den Sau getrieben. Die Sau ist ausgetrieben. Nur noch Furz, kein Furzer. Es ist doch. Nee, wenn es nicht so lustig wäre, könnte man ja drüber weinen. Aber es wäre dann. Na gut. Ist doch schon. Heute wird's. Die Sonne kommt ja gar nicht. Haben wir uns wieder falsch verhalten. Wie immer. Die kann es nicht mehr ansehen. Nee, die kann das Elend nicht mehr sehen. Oder alle gucken immer in den Nachrichten von Deutschland und dann sollen pass auf, es kann auch hier mal sein. Nee, glaub nicht. Wir haben ja keine Elbe hier. Und kein. Früher hätte das, wenn das in der DDR passiert wäre, hätte uns das kaum interessiert. Dann haben wir gesagt, das habt ihr jetzt davon. Wir hätten ja größere Deiche gebaut. Aber nein. Die Sinnflut. Jetzt kommt sie. Wir müssen Schiffe bauen. Archen. Nicht schnarchen, Archen bauen. Hast du einen gesucht? Was? Hast du einen gesucht, der geschnarcht? Ja, Christa ist ja noch wach. Das muss eigentlich von deinem Archezustand sein, das Schnarchen. Wenn du schnarchst, bist du im Archezustand. Schnarchen. Im Archen. Ist der Captain weg, nur das Schiff ist dampf umher. Das ist dann so, ich bin ein Schiff ohne Captain. Also ich, da ist ein Körper ohne Habenden. So. Keiner weiß, der Pilot ist weg. Das, der Flieger fliegt allein. Das wäre ja so ein Erwachter. Ein erwachter Flieger hat den Piloten rausgeworfen. Aber sucht immer noch Landeplätze. Ich habe jetzt Autopilot hier. Autopilot. Ich pisse automatisch. Autopie. Autopie. Mein Autopiet. Und das im Lot. Ja, es wird tropfen gehen immer, genau. Wenn sie nicht schon eine Bewegung vorher hatten, dann machen sie doch ihren Bogen um dich. Eigentlich, das ist für mich das lebendige Wort. Ja. Total scheiße reden. Das finde ich gut. Einfach ohne Sinn und Verstand, bla bla bla. Was mache ich eigentlich immer, aber keine. Also so über Autopilot, Flieger, Scheiße ohne Scheiße. Arsch ohne Loch. Das wäre es, wa? Arsch ohne Loch. Oder Loch ohne Arsch. Wahrscheinlich jedes Arschloch möchte Loch ohne Arsch sein. Ich will die Leere sein. Ich will nur noch Loch sein, ohne Arsch. Und dann sagt das andere Ding, nein, ich will nur Arsch ohne Loch sein. Weil ohne Loch stinke ich nicht. Nein, Loch ohne Arsch wäre besser. Dann streiten sich da oben da die beiden. Der Arsch und das Loch streiten sich. Wer wäre ohne den anderen besser dran? Oder nicht? Der Körper sagt, hau ab. Und der andere sagt, hau du doch ab. Wer war er da? Ich turne mich jetzt weg. Ich mache Yoga. Und sagt der Pilot, ich mache mein Flugzeug jetzt flugreif. Ich werde dann levitieren. Wenn ich reine Energie bin, Kundalini, dann levitiere ich durch sein, wie die TM-Meister, die Hüpfer. Darum ging es. Was? 11 Jahre gemacht. 11 Jahre gehüpft. Mit den beiden so immer. Ja, die Geschichte, also ich habe auch Mitte der 70 auch mal bei so einem Fortabend. Die mit Schlips und Ding. Super, alle, uns geht's so gut. Nur TM, das Mantra. Und dann halbe Stunde, Stunde am Tag und das Dorf wird kriminalfrei. Ich sage, wir haben jetzt noch keine Kriminalität. Was mache ich denn dann? Was mache ich denn, wenn eh nichts los ist bei uns? Soll ich noch mehr meditieren, dann noch langweiliger wird? Wir müssen die Welt von den kriminellen Effekten und wenn die alle meditieren, der Frieden wird so über die Welt sich ziehen wie ein Sahnehäubchen. Das Paradies. Maha washi washi washi wushi washi wush. wir werden alles sauber machen, von den Unrat befreien. Jeder, in jedem Gefängnis müsst ihr gehen und sie zu meditieren. TM im Strafvollzug. Ja, und der gleiche Typ war dann 20 Jahre später, saß er vor mir. Kein Schlips mehr, Sag ich kenne dich. Irgendwo kenne ich dich. Dann 75, Höxter, Weserbergland, Vortragabend, Mahawashiwashi. Ja. Ja, und was willst du von mir? Oh, ist alles scheiße. Hilf mir! Sag, ich glaube, ich kann dir nicht mehr helfen. Du bist versaut. Zu viel meditiert. Ja, diese ganzen faschistischen Vereinigungen ist Wahnsinn, ne? Also jeder Ashram ist eigentlich so ein kleines Konzentrationslager mit so einem kleinen Führer oben drüber. Und alle wollen die Welt retten. Man sollte die Welt vor ihnen retten. Ja. Und da reiht sich auch jetzt Oprah Winfield und Tolle alle schön rein, so von irgendwelchen Dingen. Neue Erde, neues Ding. Was ist das anderes als die Thule Gesellschaft, die Hitler erzeugt hat? Von uns der Enzig, am deutschen Wesen, der Arier und die Weisheit und dem Ding. Alles hat so. Das ist nur andere Worte für Arier, ist jetzt Erleuchtete. Ja, Erwachte. Erwachte ist so ein Synonym für arische Gedanken. Also die Weißen, also die was auch immer. Das ist nichts Verschiedenes. Erwachte sind gut, nicht Erwachte sind scheiße. Was ist denn andere als das Apartheid? Ihr seid die Neger und wir sind schon drüber weg. Himmel, Himmel, Himmel. Ja. Und wenn ich das dann sage, fühle ich mich nicht so schlecht. Das Schlimme ist, er ist ja ein netter Mensch. Hätte Eva Braun auch gesagt. Da liebt er auch Hunde, Vegetarier, Yoga, hatte. Ja. Geröstete Knödel mit grünem Salat. Ja. Total deutsch. Als Österreicher. Ja, es ist. Man müsste eigentlich alle davor warnen, vor Vegetariern und Yoga und solche Sachen Warnungen rausgeben. Potenzielle Nazi-Vereinigungen. Isst du erstmal vegetarisch? Isst du etwa noch Fleisch, du Scheißer? Naja, zurück. Wie heißt das nochmal? Es heißt, hast du irgendwas so, es heißt, hab ich zugestimmt. Auf es scheißt. Du hast gehört? Nein, ich höre jetzt gerade nichts. Du hast jetzt gerade nicht gehört. Du hast keine Durchsage. Weil es hört jemand, es heißt, dann kommt von irgendwo so ein, dann buddhistischer Lehrsatz. Das ist so, es heißt. Dann haben sie ihre Klicken immer rum, dann heißt es da, tschupp, der nächste Ding, es heißt, Good Deeds, Bones, mit was du deine guten Bones kriegst, ein Bonus. Das ist wie bei Edeka früher, mit Rabattmarken. Wenn du das und das kaufst, hast du bald deinen Rabattmarken voll und kriegst eine Extrawurst. Das sind die Bonuskarten von einer Leuchte, von Buddhismus. Schön, ne? Sammelst du deine Bonusse und dann irgendwann hast du das Ding voll dann hast du keine Nüsse mehr, nur noch Bonus. Aber irgendetwas in mir glaubt, dass das die Wahrheit ist. Irgendetwas in mir. Du willst, dass es die Wahrheit wäre. Weil wenn es das nicht wäre, würdest du denken, du würdest in tiefe Depression versinken. Wozu tue ich dann überhaupt noch was? Warum bin ich dann noch gut? Warum sage ich nicht allen, ihr leckt mich doch am Arsch? Warum bin ich dann noch Schweizerin? Ist so. Es muss ja ein Bonus rauskommen, wenn ich Schweizerin bin. Muss doch zumindest, dass ich die Scheiße mitmache, da muss doch irgendwas dann angeschrieben werden da oben. Dass ich gerade Schweizerin sein muss. Ne? Dass ich da geboren bin und die Eltern hatte und das machen muss, das muss doch einen Bonus geben. Wenn ich dann das noch lese, die Bücher, und dann beim buddhistischen Treffen dabei, das muss doch Bonus geben. Das muss mich doch ein bisschen zumindest näher bringen an mein Ziel. Also ich gehe auch durch die dunkle Nacht der Seele, wenn es sein muss. Ich bin nicht nur Schweizerin, ich gehe so weit, ich würde sogar dunkle Nacht, naja. Es dunkelt in der Nacht. Es ist so eine doppelte, eine dunkle Nacht. Hast du schon mal mitgemacht? Und dann noch der Seele. Man sollte auch nicht nach Helsinki gehen. Und im Winter ist es da. Wirklich, da ist die Nacht nicht nur dunkel, da ist es rabenschwarz. Da fließt der Wodka. Da sinkt jeder ins Bett mit der Schwere der Prozente. Ja, also, du glaubst fest dran. Nicht ich irgendetwas gehört. Es wird so eine Ach, da, du hast da so einen Gast, der in dir da ist und der glaubt an was. Ich merke einfach, dass ich irgendwas das glaube. Der Gast glaubt. Nein, ich weiß, dass das Illusion ist. Ja, welches Unterbewusstsein will denn da jetzt was? Ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Das weißt du nicht? Ich denke, das ist dein Unterbewusstsein. Nee, ich merke einfach, es wird mir bewusst, dass ich das glaube. Es wird dir bewusst, also es ist gar nicht mehr unbewusst. Jetzt ist bewusst. Ah, aber du hast es in dir und weißt nicht wo. Aber ganz bewusst jetzt. Ich höre dir zu und ich finde das sehr spannend. Ich frage ja nur, ich hinterfrage ja nur, so was man so, was so wo und irgendwie was in mir, ich höre die Sätze auch öfter, irgendwas in mir sagt mir. Dann frage ich mich mal, ja. In welcher Halle haben wir uns getroffen? Irgendwas in mir. Valhalla. Kennen wir uns vielleicht von da? Ich, Odin, an der Weltenesche und du, der Rabe, der mir das Auge auspickt. Es gibt doch Bilder, das kann man, muss man sich mal vorstellen. Du bist der Odin, hängst da und dann kommt so ein Schweizer Rabe da und denkt sich, was macht der denn da? Mach mal ein Loch rein. So kam den Käse erfunden. Und man weiß immer nicht, woher man sich kennt. Ne? Aber unbewusst weiß man, da war mal was ganz Schlimmes. Mit dem haben wir noch ein Hühnchen zu rüpfen. Ne? Und dann, wenn es einem bewusst wird, dann aber ran. Dann heiratet man den, damit man ihn sich rächen kann. Ich gebe ihm jetzt das Schlimmste, was er sich nicht erwartet hat. Ich bereite ihm die Hölle auf Erden. Das nennt man Ehe. Aber es ist auch gegenseitig. Der andere, er denkt auch was. Dann machen sie sich ein Eheversprechen. Ich mach dich glücklich. Ja. Ich bin dir treu. Das weiß ich mal. Ich sollte öfter zur Trauung gehen. Das ist sehr lustig. Was Gott vereint, soll der Mensch nicht scheiden. Boah, wird einem ganz übel, oder? Mama mehr. Sofort das schlechte Gewissen wird eingepflanzt. Nicht noch den Mädel schauen. Nein, Einheitsblick. Dann gibt es solche Appetit draußen gegessen, zu Hause. Das heißt immer nur, wenn ich zu Hause Lichter mache, ist der Appetit vergangen, oder was? Ich bin echt schlimm, ja? Das ist ja das Schlimme. Der lustige Bachelor. Kann man mal so ein Ding machen, der lustige Bachelor. Ja, lustig und ledig. Ja, lustig und ledig. LL. Ja? Lustig und ledig. Das könnte ich dann auch anziehen. Ja. Das ist ein blaues Schürzel. Ist ein blaues Schürzel oder was? Blaues Schürzel und dann Wadenkloppen. Schuhplattler. Ein Ehemann kriegt die Beine ja eh nicht mehr so hoch. Okay, so, das war jetzt Intermezzo Südtirol. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Die haben ihren Sex mit den Mägden im Stroh. Ja. Die heißen ja auch Mägde, weil sie immer mögen. Mag, sie mag. Da war keine andere Chance. Ne? Früher, boah. Was macht der Knecht? Das ist für die Sklaventreiberin, die man Hausherrin nennt. Ja, eben. Der wird geknechtet. Der Stiefelknecht. Ja, für die Domina, die Bäuerin. Die dominiert doch alles, oder? Das ist die Hausherrin. Und dann kommt der Knecht, Stiefelknecht, da kommt das. Stiefel lecken. Naja, jetzt sind wir im Bäuerlichen gelandet. Ja, noch was von Ramallah, damit wir wieder auf einen anderen Gedanken kommen hier. Ich brauche mal wieder einen Anstoß aus der Richtung. Ja, aber ich habe an Sagarara gedacht, also habe ich gelesen bei ihm. Ich habe das aber nicht richtig verstanden, der Ich-Halt. Er sagt ja, die Ich-Halt sei die in der Manifestation die höchste Gottheit und die sollte man verehren. In diesem letzten Buch, bevor ich war, bin ich. Ja, Ich-Halt ist eine Übersetzung, die so nicht zutrifft. Bitte? Das heißt ja im Englischen I amness. Mhm. Das ist aber nicht Ich-Halt. Ja, ich verstehe es deswegen nicht. Das I amness ist eigentlich der Hinweis auf die Abwesenheit einer Anwesenheit. Also ist die I amness, bevor überhaupt also ich bin, was danach kommt. Also bevor überhaupt ein Definierer da ist. Also nicht die Ichheit, sondern es ist schwer zu übersetzen, das I am, also das Ich-Sein, das Seins-Ich, könntest du es sagen. Weil die Ichheit kann man, aber es ist immer ein bisschen darum schwer zu verstehen. Also das Seins-Ich würde ich übersetzen. I am. Das Seins-Ich, also die Natur des Ichs. Also nicht das Ich, was man erfahren kann, sondern die Natur des Ichs, weil das wäre das Seins-Ich. Also das Herz des Ichs, die Essenz des Ichs. Aber nicht die, diese Ichheit ist schon wieder ein bisschen so ein persönlicher Geschmack, der doch dann was von anderen trennt. Aber das Seins-Ich ist einem, das Seins-Ich, das Seins, diese, also die, die Weltheit, du kannst auch dann drauf, auf alles gehen. Also die Essenz von dem, was überhaupt. Und das ist dann halt die Meditation von Ramana oder denkst du, das ist M-I-I-M. Genau. Was dann eben das übrig lässt, diese I-Am-ness. Also diese Zweifellosigkeit von Sein, die diese Seins-Ich ist. Das ist das Seins-Ich, du kannst, du musst sein, damit du überhaupt nicht sein kannst. Und das ist das Seins-Ich. Und da ist dann, das hatte ich in dem Buch auch, da, er wollte, der das übersetzt hat, wollte auch Ichheit. Ich sage, ich bin nicht so glücklich, aber mache, was du willst. Ich würde es lieber sein, aber das war ihm dann zu, keine Ahnung, also mir ist es dann eh, man macht eh nur Fehler. Mir ist es dann wurscht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich es halt eher Seins-Ich nennen. Aber I-Am-ness übersetzt ist Seins-Ich. Also die Natur des Ichs. Aber nicht jetzt die Information, also die das formelle Ich oder das in Form gemacht. Naja. Aber ich meine, da liegt schon auch die Versuchung drin, einen Weg drin zu erkennen. Also nein, es liegt kein Weg drin zu erkennen, es richtet nur die Aufmerksamkeit auf das, was jetzt und immer da ist. Mhm. Ist so, was Ramana sagt, die Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit zu richten. Aber das wäre die Aufmerksamkeit auf das richten, was das Sein des, der Aufmerksamkeit ist. Also die Natur der Aufmerksamkeit. Also wenn du, das ist halt das, was, ja, wenn du, die sagen dann auch, wenn du dich nur auf Gott richtest, verschwindet, was immer nicht Gott ist. Also dann da erreichst du eine Anwesenheit dessen, was diese Seins-Ich ist. Und nicht das relative, subjektive, was auch immer. Relative Ich. Also wenn du nur in Selbsterkenntnis bist, weil das ist Selbsterkenntnis, aber es ist kein Erkennen da drin, der eben sich in etwas anderem erkennt, sondern da ist Selbsterkenntnis, aber nicht von einem bestimmten Punkt aus, der dein Punkt ist, aus dem du dich dann erkennst, sondern da ist Selbsterkenntnis und du bist das. Das ist diese Ichheit oder Seins-Ich. In dem du bist, was du nicht sein kannst. Das ist das Seins-Ich, das du bist. Mehr nicht. Und darin zu verweilen, sich eben zu etablieren in dem, was nicht etabliert sein muss, weil das ist zu sein, die Anstrengungslosigkeit von dem zu sein, was du bist. Und wenn ich dann sage, das, was du nicht sein kannst, deute ich darauf hin. Eben deine Natur, die du nicht sein kannst. Das aber nicht erfahrbar ist in irgendeiner Art, sondern dass du das zu sein kannst, aber nicht, dass du es haben kannst, als Erfahrung. Und damit hingehen kannst und sagen kannst, hey, guck mal, was ich alles Schöne habe hier. Oder was ich nicht habe, weil die meisten gehen hin, guck mal, was ich nicht mehr habe und du noch hast. Aber auch das Nicht-Haben ist dann noch viel zu viel Haben. Es war, es ist auch sinnlos, wenn es sich da keinen gibt, der sich bemüht. Die Sinnlosigkeit ist sowieso da. Aber das ist doch die Freude der Sinnlosigkeit. Die Natur von Sinnlosigkeit ist Freude. Da ist Unterhaltung und die muss nicht gut sein. Ist so. Sobald du wieder positiv oder gut da drauf tust, ist es schon wieder im Showgeschäft, dann ist es Showgeschäft, dann ist es schon wieder Geschäft. Wenn einfach Unterhaltung ist, ist es Unterhaltung, aber weder noch gut oder schlecht, es ist einfach Unterhaltung. Da halte ich auch nichts von, aber es ist Unterhaltung. Es hält dich nicht, aber es muss dich auch nicht halten. Weil du kannst der Unterhaltung eh nicht entkommen, weil du sie bist. Also Seins-Ich finde ich dann schon treffender übersetzt. Weil Ichheit ist dann schon wieder, fragt man sich, wo ist die? Ja, es entsteht irgendwie so eine Art Urteil, oder ja, ja. Die man dann anbeten kann. Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt das. Also. Nein, nein, als gemeint ist immer, es ist immer zweifelhaft, ob der Übersetzer richtig übersetzt hat bei dieser Garde. Das ist sehr zweifelhaft. Weil wenn ich jetzt da sitze in Bombay und spreche mit Leuten, die ihn noch kannten oder die jetzt die Tapes hören auf seiner Maruti da, die sagen, das hat, die Übersetzung war total daneben. Auch von Ich bin das oder I am that. Vollkommen daneben. So viele Sachen darin, die wirklich nicht stimmen. Wo der Wunschvater des Gedankens beim Übersetzer war oder der es hingeschrieben hat. Was er verstanden hat und wie er es verstanden hat, hat er dann geschrieben. Und das ist sehr esoterisch. Obwohl ich es immer noch mag, so als Einführung, so als, damit man das andere liest, so, aber wenn du das als Bibel nimmst, wie, was viele tun, dann hast du, dann hängst du wirklich in irgendeinem toten Lehrsätzen drin. Und dann lesen sie das, wenn er dann sagt, was man geschrieben hat, was Dings, das ist alles tot. Aber sagen, Nisargadatta hat gesagt, das steht es. Totaler. Naja. Könnte man sagen, dass dieses Sein sich das Licht ist? Nee. Kann man nicht sagen. Das ist Analogie? Nee. Dann musst du sagen, das Seinslicht. Die Natur des Lichtes. Aber nicht das Licht. Die Natur des Ichs und die Natur des Lichts sind im Wesentlichen verschieden. Aber wenn du sagst, es ist Licht, dann machst du es ja schon was Besonderes. Es ist nicht das Licht. Und Shivas Licht? Ist auch nicht. Nee. Es ist das, was Shiva ist, aber nicht das Licht Shivas. Es ist nicht verschieden, aber doch nicht. Man kann sagen, aber es stimmt nicht. Shiva, Atma, nenn es doch, was du willst, aber das Licht Atmas oder das Licht Shivas oder der Brahman ist nun mal nicht das, was Brahman ist. Das Licht, was übrig bleibt, das Licht. Immer noch Erfahrung. Kann es nicht sein. Was immer man trennen kann oder etwas anderes, was immer eine Bezeichnung kriegen kann oder irgendeine Erfahrung ist, kann es nicht sein. Und da ist so ein Gefühl, das so hämmert, wieder gegen, also man möchte durch. Man möchte davor, also man möchte, ja, man möchte. Ja, und keiner lässt einen rein. Weil du kommst auch nicht rein, weil du ja schon drin bist. Ja, eben. Es ist schon besetzt. Ja. Du versuchst, wo reinzukommen, wo du drin bist und denkst, warum komme ich da nicht mehr rein? Und dann haut er so Licht am Kopf. Ja, das ist ja das Bescheuerte. Du willst wo rein und machst dir selbst nicht auf. Das ist Sadismus. Nee, das ist SM. Ja. Ja. Ja, es ist SM. Selbst meistert sich. Edge, du musst draußen bleiben. Wieso, ich bin da schon drin? Es ist so SS oder SM. Selbst versklavt sich, indem es zu dem werden will, was es ist. Das nennt man SM. Aber man wird nicht genug herkaut, dass das einfach wegfällt. Ja, zick. Wofür? Eben, ist ja wurscht. Wer braucht, dass es wegfällt? Ja, manchmal braucht man es. Das ist ein manchmal braucht man es? Ja, eben, und dann ist es kein Thema. Manchmal ist kein Thema, aber wenn es dann wieder hochkommt, dann muss man kotzen. Ja, stimmt. Wenn es hochkommt. Man sollte es nicht wieder runterdrücken. Einfach raus damit. Macht er auch. Womit habe ich das verdient? Immer womit. Brechbach. Lass brechen. Nee, es ist schon bescheuert, ne? Ja. Auch dass das Selbst nach dem Selbst sucht, obwohl es sich selbst nie verloren hat, der Witz ist unendlich. Der hat nie angefangen und der wird auch nicht aufhören. Und dass du wo rein willst, wo du schon drin bist, der Witz, der hört auch nicht auf. Du klopfst wo an, wo, und du hast echt einen Schaden. Das nennt man Dachschaden oder Dachschaden. Du willst dir was übermitteln, was du schon längst hast. Transmission. Wirst du deinem eigenen Missionar und machst die Stellung. Und denkst, es war langweilig. Immer nur Missionarstellung. Dann müssen wir noch Tantra jetzt mal ein bisschen machen. Ein paar andere Techniken anwenden. Gehen wir mal von links rein, von rechts rein, von oben, vielleicht von innen mal probieren. Fällst du ja nicht im Kopf aus, geschweige denn in die Füße. Jetzt gehen wir mal, werden wir gelenkig. Bist du gelenkig genug? Wer lenkt denn da? Gelenkig oder lenkt wer anders? Gelenkig? AG. Wer lenkt denn hier? Langt's mir. Es langt einem, oder? Aber richtig. Aber oder, nicht genug offenbar. Oder langt es einem nie? Ja, eben nie wahrscheinlich, weil nicht genug, weil es immer wieder. Man hat genug davon, dass man nicht genug hat. Davon haben wir immer genug, ja. Dass man nicht genug hat. Aber immerhin hat man genug. Aber von etwas, was man nicht haben will. Das ist ein Scheiß. Genug. Genügend. Aber ihr seid alle ungenügend. Nicht nur mangelhaft, ihr seid ungenügend. Sechs sitzen bleiben. Sechs. Und wieder sechs. Und wieder willst du dich durchdringen. Der Lingam penetriert und penetriert. Gummy, gummy, gummy. Gummy, gummy, gummy. In der Schweiz ist die Sechs das Beste. Genau. Wer, der Sex in der Schweiz ist am besten. Ja. Was? In Italien auch. Die was? Die Sex. Aber ihr seid in Deutschland zur Schule gegangen und dachtet immer, boah, bin ich gut. Das ist wahrscheinlich das Beste, wenn ein Schweizer mit einer Deutschen verheiratet ist. Und sie sagt, das war eine Sex. Wow! Das war mal eine Sex. Das war mal eine Sex jetzt. Boah, dann die Schweizer mit geschwellter Brust, Wilhelm Tell hat den Apfel wieder geschossen. Aber wenn dann er sagt, oh, du warst ja wie eine Eins. Und sie dann, boah, eine Sex und eine Eins treffen sich. Sex ist das Beste, ja. Ich habe immer, Sex ist das Beste in der Schweiz. Weil die Luft so dünn ist da oben. Kommt man leichter zum Höhepunkt. Kann sein, ne? Wenn man in dünnerer Luft ist. Ja. Wasser kocht auf Feuer. Ja, Wasser kocht auf Feuer. Ja, die Eier sind, die werden ja nie durch. Du schaffst es die nicht, das bleibt immer gelb, das Zeug. Flüssig. Versuch mal in 5000 Meter Höhe Eier zu kochen. Kochen nicht. Das Wasser brodelt und brodelt und nichts. 75 Grad, ja, Maximum. Kannst du deine Hände rein, kannst du blubberst du in heiße Dusche. Ja, also keine Eier im Himalaya. Darum heißt es Himalaya. Lass die. Musst du schon gekocht mitnehmen. Das sind Hinweise. Falls ihr mal auf den Kailash wollt. Nehmt gekochte Eier mit. Die halten auch länger. Sol-Eier am besten. Über 10 Minuten. Blau gekocht. Ja, die sind super. Aufschlagen, Ding raus, Essig, Senf, Salz, Pfeffer und drauf und ein bisschen Essig. Boah. Und dann trinken kannst du bis zum Umfallen. Ja, die sind gut. Besser als Hering. Habe ich gehört. Früher hatten wir immer ein großes Cluster. Gibt es gar nicht mehr, ne? Machst du noch? Ja? Ja, man muss ja. Muss ja pellen. Ja, damit das Salz reingeht. Ja, Sol-Kur. Von innen. Früher hatten wir immer Wasser, schweres Wasser konnte man. Sol, in Hohenwerder gab es Sol. Solebad. In Salzwasser. Konntest du schwimmen und liegen. Fühlst dich wie im Toten Meer. Toter Mann spielen. Toter Mann fand ich gut. Dann übte man schon mal für den Sarg. Ne? Gibt doch diese Traumdinger da, diese schwarzen Tank, Think Tank. Mit LSD drin. Den Film habe ich 20 Mal geguckt, glaube ich. Der Höllentrip. Der hieß auf Deutsch der Höllentrip. In Amerika heißt er Altered State. Also wo dann ein Typ dann mit danach dann in seine genetische transmutierte wieder zu seinem Urzustand. Immer weiter zurück. Bis zum Tier, bis zum Ding und Steinzeitmensch und dann im Zoo da die Ziegen geriss und sowas. Und die Message war, da hinten ist nichts. Mit seinem Vater dann hat er den Bilder, boah, wunderbare Bilder. Dann der Vater zum Sohn, Junge, da ist nichts, da ist nichts. Und er, ja gut, noch ein Trip. Den kann man sich angucken. Mit John Hurt, nee, wie heißt er? John Hurt, ja. William Hurt. William Hurt, sie hat's gehört. William Hurt, John Hurt nicht mehr. Aber John Hurt ist auch nicht schlecht. Ne? Johnny. So, noch Fragen zum Schweizer Sexen. Nichts mehr. Anna Suja, hast du was mitgebracht aus Berlin? Auch nichts? Ist das beankommen, ne? Nur ein bisschen das Wetter, die Wolken hast du mitgebracht, oder? Hätten wir auch. Ja, noch hast du die Ichs alle jetzt wieder? Ja. Verschüttet gegangen. Manche Sachen sollte man nicht, man sollte nicht so oft ins Fundbüro gehen. Ja, noch was von dieser Gatter, was man klären kann. Im Moment nicht. So geht das. Frag mich jetzt, nicht draußen. Sag dir. so Momente? Ich weiß auch nicht, da frage ich mich, wie du das aushältst. Das habe ich doch gestern alles erklärt. Oder nicht? Da haben wir gestern lange drüber geredet. Ich meine es jetzt ein bisschen anders. Ja, aber ich habe es gestern so gemeint. Oder nicht? Ja. Ich hab gleich gesagt, wenn ich euch sehe, könnte ich kotzen. Oder nicht? Das fand ich klar aus. Wenn ich es persönlich nehmen würde. Nein, so energetisch, wie was alles so losgeht, wenn man das jetzt wirklich in dieser sogenannten relativen Ebene von emotionalen Kriegsführungen direkt sieht und mitkriegt, würde man denken, boah. Oder nicht? Ist so. Wenn man sich morgen schon im Spiegel sieht, also sein Gegenüber sieht, ist eigentlich oh. Schon die Vorstellung, wenn man wach wird, es gibt einen, ist schon oh. Nee, ich will einfach nur mal ganz deutlich, das ist das Grundgefühl. Und zählt doch keiner aus. Warum sitzt ihr denn hier? Ihr wollt einfach ein Antikotzmittel haben. So ungefähr. Wie schaffe ich es, dass ich mich nicht mehr zum Kotzen finde? Oder andere nicht mehr? Oder dann kommt die Frage, wenn ich mich selbst liebe, erst muss ich mich vielleicht. Dann habe ich ja oft genug gelesen, lieb dich erstmal selbst, bevor du versuchst, andere zu lieben. Ne? Nicht erst heiraten und dann an sich arbeiten. In der Richtung. Nein, ich bin absolut verliebt in das, dass ich mich nicht lieben muss, um zu sein, was ich bin. Das ist nichts, ist wunderbarer. Ich muss mich absolut nicht mögen, um zu sein, was ich bin. Das mag ich am liebsten. Ich kann der größte Scheißer Kotzbrocken auf der Welt sein und es macht dem, was ich bin, absolut nichts aus. Wunderbar, dass ich nicht wunderbar sein muss. Und sonst, das ist, warum kann ich mich und euch, brauche ich gar nicht auszuhalten. Allein der Versuch, euch, mich oder euch aushalten zu müssen, wäre nämlich strafbar. Weil das würde das bedeuten. Ich muss mich da nicht aushalten. Wer muss denn da was aushalten? Das ist dieses Seins-Ich, was gar kein Zentrum hat, das gar nicht irgendwo anfängt, irgendwo aufhört, das weiß gar nicht, wo es ist und wo es nicht ist. Und wenn er sagt, das sollst du dich darauf richten, heißt es, oder wenn überhaupt, dann sollst du da dich vorniederknien, vor dir selbst, vor dem, was deine Natur ist. Aber nicht irgendeine Vorstellung davon zu machen, sondern vor dem, was diese Vorstellungslosigkeit, diese Ichlosigkeit im Ganzen, dieses absolute Seins-Ich, dann weist er darauf hin, wenn überhaupt, dann ist das. Und in dieser Hinrichtung auf das verschwindet, was immer du denkst, was wäre zu viel. Das ist aber wenn du das zu deutlich in unserer Gesellschaft machst, dann kann ja schon sein, dass du irgendwo in der Psychiatrie landest, oder? Ich bin doch in der Psychiatrie, wo bin ich denn hier? Was ist das denn hier? Hm? Mehr Psychiatrie gibt es doch gar nicht. Wenn du morgens wach bist, bist du schon in der schizophrenen Anstalt. Schlimmer geht nimmer. Wo kannst du denn schlimmer werden? Allein, dass du dich kennst, ist schon schizophren. Dass du morgens wach wirst, dein Körper, in deiner eigenen Anstalt. Ja, es ist schizophren. Ja. Und dann ist eine Paranoide, kommt dann. Dann wird es dann, dass du vor dir selbst Angst kriegst oder so, oder irgendwas. Von Grund auf da, das ist ja... Du weißt ja gar nicht, wovor du Angst hast. Das ist ja das Schlimme. Wenn du wüsstest, wovor du Angst hättest, du hast Angst, dass du nicht weißt, wovor du Angst hast. Wahnsinn. Du willst erstmal was finden, wovor du Angst haben könntest. Du weißt ja gar nicht, wovor du Angst haben kannst. Das macht dir ja Angst. Das Ungewisse, du weißt ja gar nicht, vor was du Angst haben kannst, brauchst und musst und könntest überhaupt. Dann also hast du Angst vor der Angst und weißt gar nicht, was die ist. Bescheuert. Das ist Anstalt. Verrückt sein, vor sich selbst Angst zu haben, das ist verrückt sein. Du hast dich aus deiner Absolutheit in etwas verrückt, in eine relative Angsthasensituation. Häschen in der Grube. Saß und schlief. Ist das Häschen nicht mehr krank? Dass es nicht mehr hüpfen kann? Irgend sowas. Ne, Häschen? Hase? Ist es nicht, man ist so ein Angsthase. Und immer nur dann, wenn man in die Ecke gedrängt wird, fängt man an zu kämpfen. Vorher ist man so richtig. Bloß nicht auffallen. Bloß nicht den anderen einen Grund geben, dass er böse sein kann. Ich bin brav. Ich tue dir auch nichts, ich bin ein Hase. Aber wenn er da in eine Ecke gedrängt wird, auf einmal wird er zum Tiger. Dann geht er raus. Wenn er nirgends anders hinkommt, wenn er nicht mehr zurücktreten kann in einen erwachten Zustand oder so, oder in irgendetwas, oder ein Gewahrsein, in einem Leinwandgewahrsein, wo alles nur Projektionen sind, die auf mir tanzen. Wenn du dann diesen Projektionstanzer, die Leinwand mal ein bisschen antippelst da hinten, wo er dann wieder macht. Wo die Leinwand zusammenzieht. Ja. Dieser Typ in Costa Rica da, dieser Sunja, der nennt mich Anti-Krishna. Irgendwas muss ich da angekratzt haben an seiner Leinwand. Ich will ihn ja nicht Antichrist nennen, aber er ist zumindest Anti-Krishna. Das ist echt ein Kompliment. Ja, da muss doch was gekratzt haben. Ne? Das mache ich gerne. Ich kratze gern an diesen Dingern. Da bin ich Künstler. Wo Leinwand ist, da mache ich was drauf. Da kratze ich. Da kommt ein Bild bei raus. Da. Mal gucken, ob die da hinten, ob er sich halten kann. Bisschen mal von hinten treten. Es heißt, ja. Ja, was war noch? Da war doch gerade was. Doch, immer wenn es dich so zusammenzieht, dann war eine Durchsage. Habe ich genau gesehen. Da war der Tunnel auf, oder was? Ich sehe es immer, wenn der zieht sich aus irgendeiner Dachziegel. Das dauert jetzt ein bisschen, bis es ankommt, ne? Bis es sich formuliert. Aber es kommt noch. Behalt's. Ja, in der Richtung. Ich durfte keine Kinder haben, sage ich dir. Das wäre was, wa? Ja? Dieses Angst vor sich selbst, der Angst vor sich selbst. Das Selbst? Wer sonst? Das ist dann das Selbst? Ja, was ist, gibt's sonst noch was? Außer selbst? Sag mir, gibt's was anderes? Zeig mir mal was anderes. Ja, ist so. Was bin ich denn dann? Ja, selbst. Selbst ich. Wer ist das denn? Wer bin ich denn? Rumpelstühlchen? Plumpsack? Bin ich der Plumpsack oder der den Buckel hat? Wer hat jetzt Angst, der Buckel oder der Sack? plumps, plumps, plumps, klo, klo, klo, klo, plumps, plumps, plumps, plumps. Hat das Klo Angst, dass das, was es in den plumpst? Hat die Toilette Angst, dass ein Scheißer kommt? Fragen wir uns mal. Ob es dann richtig kracht, halte ich den aus? Mann, hat die Toilette einen auf den Schüssel. Man sollte mal die Toilette fragen. Möchtest du, dass ich jetzt, kann ich jetzt kommen? Wer hat jetzt Angst? Habe ich jetzt Angst vor der Toilette oder dass ich nicht mehr kann? Oder zu oft muss? Ja. Ja, ich bin nicht geeignet zum Therapieren. Habe ich so gemerkt. Meine Therapien will keiner mehr nach einer Zeit. Eigentlich will ja keiner austherapiert werden. Er hat ja noch Spaß an seiner Therapie. Er möchte ja noch in der Therapie verweilen, weil was soll ich machen ohne Therapie? Was mache ich denn dann, wenn ich nichts mehr zu bewältigen habe? Wenn ich nichts zu verkraften habe und wenn ich, was, das wäre ja, oh Gott, nein. Stell dir mal vor, ich wäre gesund. Da bin ich aber gleich krank wieder. Das mache ich nicht. Nein. Nur unter Kranken habe ich Spaß. Ich weiß ja nicht, wie gesund, also ich habe noch keinen kennengelernt. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem machen sollte. Nein, nein, nein, nein. Gesund. Was? Wohlbeschrieben. In meiner Therapiegruppe, da bin ich wer? Selbsthilfe. In meiner SA, Seekers Anonymous, kennt mich wer? Da werde ich erkannt. Nennt man Satzsang. Die neue SS marschiert. Satzsang. Und SA. Alles, jeder Satzsang, ein Secret Anonymous Treffen, wo sich jeder im anderen erkennt. Die letzte Art von Therapie. Die hört ja nie auf. Wenn der eine Meister stirbt, nehme ich mir einen anderen. Gruppenführer kriegen wir immer wieder. Na gut. Ja, noch irgendein Gaudi-Leiter. Ein Gaudi-Leiter. Ja, ich bin lieber ein Gaudi-Leiter, ein Gauleiter. Gaudi. Was? Ja, hör mal. Ja, dann nichts wie raus hier. Thank you.